Manchmal leistet sich die Natur den Witz, einen Menschen hervorzubringen, in den von allen Tugenden und Lastern einer Gattung ein Bisserl hineingetan wurde. Wenn man sämtliche Werner in einer Mühle zermahlen, daraus einen Teig gemacht, aus diesem Teig einen Menschen geknetet und ihm Seele eingeblasen hätte, es wäre auch nichts anderes daraus geworden als der Dr. Karl Lueger. Dieser Dr. Karl Lueger verstand es meisterhaft, die bunt schillernden Gaben, die ihm die Natur in die Wiege gelegt hatte, zu nützen. Er legte den Werner hin, wenn er es brauchte, wie man ihn beim Heurigen beim vierten Viertel gesehen hat. Aufreiben, aber deswegen nicht gleich hinhauen, schimpfen und poltern und dabei spitzbübisch zwinkern, dass man gar nicht so wild ist, nur so tut, damit sich die anderen fürchten. Ein wenig dadädeln, trotzdem man Doktor ist, weil sie vor einem, der die Weisheit mit Löffeln gefressen haben will, schon gespeist haben. Ihnen ihr Ach und Weh aus einem Punkt erklären, dass sie ohne viel Gehirnschmalzkonsum kapieren. Unheimlich klug und mit allen Salben geschmiert sein, es aber nicht merken lassen. Und sie trösten, dass viel Wissen Kopfweh macht. Predigen, dass der Mensch eine Religion haben muss, weil er sonst ein Viech ist. Und selber bei solchen Kapuzinaden ein Auge zukneifen, dass sich jeder dabei denken kann, was er will. Das war der Dr. Karl Lueger. Der Mann konnte einmal stachelig wie ein Igel, aber auch wieder faszinierend liebenswürdig sein. Es war überhaupt ein wienerischer Charme in ihm, der Schwächlinge hinriß und auch Starke entwaffnete. Von imponierender Figur, mit wiegendem Gang, das verteufelt gescheite Gesicht von einem Vollbarte umrahmt, war er das, was sie einen feschen Menschen nannten. Die Stimme war Musik, ein Potpourri aus Beethoven über den Schubert Franzl, den Lanapepi, den Strauß Schane bis zum Schrammelhans. Und er war ein großer Hypnotiseur, in dessen Nähe man Medium wurde. Der schöne Karl machte die Weiber verrückt, aber drangekriegt hat ihm keine, weil er sich von keiner die Flügel stutzen lassen wollte. Die Frauen haben redlich mitgeholfen, aus ihm den Lueger zu machen, aber er hat keine gute Meinung von ihnen gehabt. So oft von ihm verlangt wurde, sich für die politische Gleichberechtigung der Frau einzusetzen, meinte er schalkhaft. Weiber, politisches Recht, gleiches Recht? Weiber sind etwas ganz Schönes, am schönsten bei Nacht. Weiber gehören zum Kochtopf, zum Strickstrumpf, ins Wochenbett, lange Haar, kurzer Verstand und so fort. Vor allen Wahlen sind die vom christlichen Frauenbund nach Maria Enzersdorf gewallt, um für seinen Sieg und seine Gesundheit zu beten. Es hat Zeiten gegeben, wo sie ihm, wenn sie ihn erwischten, Rockschöße, Ärmel und Hände küssten. Und bei einer solchen Wallfahrt hat ein Geistlicher von der Kanzel herab den Lueger den Schüler des Heilands genannt. Weil er so vielfältig und zwiespältig war, dass jeder an ihm ein Stück von sich erkannte, gaben sie sich ihm hin, die Werner, ganz und ohne Vorbehalt. Kaum einer vor ihm hat diese Stadt so ganz besessen wie der Dr. Karl Lueger, und es war verständlich, dass man in der Hofburg zu Wien, wo man ein angestammtes Recht auf die ungeteilte Liebe des Volkes zu haben glaubte, eifersüchtig wurde. In keiner Wohnung eines richtigen Werners fehlte das Luegerbild. Wo er erschien, standen sie verzückt Spalier und brüllten ihr »Hoch, Lueger!«, bis sie nicht mehr Mau sagen konnten, und jedes Werkel hustete den Luegermarsch. Sie hatten halt wieder einen Götzen, die Werner, einen aus ihrem Fleisch und aus ihrem Blut noch dazu. Immer aber blieb zwischen dem Dr. Lueger und seinen Anbetern so eine Art luftleerer Raum, so daß niemand ganz an ihn herankam, auch die von seinem engsten Stabe nicht. Vielleicht ist gerade daraus das Geheimnis seines grandiosen Triumphes zu erklären, dass nämlich immer noch etwas zwischen ihm und den Massen blieb, dass er sie ganz nahm, sich aber nie ganz gab, und auch daraus, dass er sie unverhüllt von oben herab behandelte, was die perverse Masse reizte. Er stand nie mitten unter ihnen, zeitlebens über ihnen.